Ich möchte erst anfangs nur kurz zwei, drei Sätze zu dieser Preisverleihung selber sagen, die mich ehrlich gesagt, wie ich zugeben muss, gar nicht derartig alarmiert hat. Nicht etwa, weil ich der Meinung bin, dass sie diesen Preis doch verdient hat oder so, sondern weil selbstverständlich, wie jeder, der irgendwas von Adorno verstanden hat, weiß, schon die Tatsache, dass es einen Preis gibt, der in seinem Namen einmal im Jahr verliehen wird, natürlich nichts anderes als eine Infamie ist. Und ein solcher Preis hätte vielleicht dann Sinn, wenn man ihn nie verleiht, einmal im Jahr dann eine Veranstaltung macht, bei der man erklärt, warum der jeweilige Nicht-Preisträger nicht verdient. Das wäre aber Dadaismus, das funktioniert nicht, und da er nun mal verliehen wird und das Ganze ein staatspolitischer Akt ist, kann man davon ausgehen, dass dabei im Grunde genommen nur sowas oder etwas anderes Vergleichbares herauskommt. Deswegen möchte ich jetzt hier versuchen, gar nicht so sehr Butler und Adorno unter bestimmten Aspekten gegenüberzustellen. Butler selber gibt in ihren sogenannten Adorno-Vorlesungen zu, dass sie sich noch nicht lange mit ihm beschäftigt hat. Und es ist offensichtlich, wie übrigens der eben erwähnte Jürgen Kaube, der diesem Votum nicht zugestimmt hat, auch seine Ablehnung begründet hat, dass sie einfach nicht in der Tradition der kritischen Theorie steht. Es ist aber nun auch so, dass im Grunde niemand mehr heute so richtig in der Tradition der kritischen Theorie steht und man die Geschichte der kritischen Theorie eigentlich im Wesentlichen als eine Geschichte des Unabgegoltenen versuchen müsste zu schreiben. Und in diesem Sinne möchte ich eher versuchen, anhand einzelner Begriffe und Denkfiguren bei Butler zu zeigen, inwiefern man an ihnen ablesen kann, was sozusagen an kritischem Gehalt von theoretischem Denken verfallen ist seitdem, und umgekehrt ein paar Hinweise dazu zu geben, was mir wichtig scheint, weil Ideologiekritik sich ja nicht darin erschöpft, einfach nur sozusagen die Widersinnigkeit von Ideologie zu zeigen, zu erklären, welchem Bedürfnis diese Theorie von Butler entspricht und warum sie so populär ist, denn sie ist ja populär, nicht? Also es haben sich jetzt massenweise Butler-Unterstützer zusammengetan, um diese offenbar vollkommen marginalisierte Denkerin vor einer öffentlichen Verunglimpfung zu schützen, die überhaupt nicht stattfindet. Diejenigen, die sie kritisieren, sind Splittergruppen. Die Unterstützer sind die Mehrheit. Ich möchte anfangs kurz was sagen zu Butlers Verhältnis zum Feminismus, weil man da, glaube ich, die Gründe für ihre Popularität ganz gut zeigen kann. Dann, und das ist der entscheidende Punkt in meinem Referat, auf den Begriff des Körpers bei Butler und den Exorzismus des Begriffs des Leibes in ihrer Theorie zu sprechen kommen, und abschließend noch einige Bemerkungen machen zu der Inflation des Begriffs der Anerkennung in ihren Adorno-Vorlesungen, der vorher bei ihr keine so große Rolle spielt und der mir eine Art scheinbares, vermeintliches Bindeglied zu sein scheint zwischen Poststrukturalismus und kritischer Theorie, aber nur insofern als vermeintliche Nachfolger der kritischen Theorie wie Axel Honneth diesen Begriff auch seit einiger Zeit sehr stark machen, und möchte zu zeigen versuchen, warum der Begriff hier, jedenfalls wenn man ihn als dialektischen versteht, in sein Gegenteil verkehrt wird. Zunächst zum Feminismus. Im Kontext so feministischer Theoriebildung wurde Butlers Buch Das Unbehagen der Geschlechter, also Gender Trouble, deswegen als besonders fortschrittlich wahrgenommen, weil sie dort angeblich abrechnet und hinausgeht über bestimmte identitäre Formen feministischer Politik, so die noch in den 60er, 70er und 80er Jahren virulent waren. Eben deswegen, weil die Gender-Theorie fast ausschließlich als Weiterentwicklung und sozusagen Selbstüberbietung feministischer Theorien begriffen wird, wird man, wenn man sie kritisiert, indirekt oder ausdrücklich als Antifeminist oder Schlimmeres beschimpft. Dieses Hinausgehen über die feministische Theorie hat aber Implikationen, die die Verteidiger von Butler als vermeintlich Feministin offenbar gar nicht so erkennen, obwohl sie explizit in Gender Trouble in der Einleitung sich selbst nicht als Feministin bezeichnet und sich gegen den politischen Feminismus der seinerzeit noch geherrscht habe, abgrenzt und den sie stattdessen als sozusagen schnödes, profanes, identitätspolitisches, schlecht sozusagen auf Durchsetzung bloßer Gruppeninteressen ausgerichtetes Denken denunziert. Dass sie das kann, verdankt sie natürlich selbst der zweiten Frauenbewegung, das sollte man vielleicht mal erwähnen, weil sie selber im Gegensatz zu denen, die ihr vorangingen, überhaupt nicht mehr dafür kämpfen musste, einen Lehrstuhl zu bekommen und die eine entsprechende, ihr ja, nicht gebührende Anerkennung zu bekommen, sondern sozusagen schon auf die Errungenschaften dieser zweiten Frauenbewegung, die sie in dem ersten Kapitel dieses Buches einer sehr pauschalen Kritik unterzieht, sozusagen aufbauen konnte. Diese Kritik am vermeintlichen Identitätsfeminismus in diesem ersten Kapitel von Gender Trouble ist deswegen wichtig, weil man an ihr etwas zeigen kann, was dann später in Excitable Speech, also in diesem Buch Hass spricht, sich ähnlich beobachten lässt und was ich als identitätspolitischen oder identitätskritischen Trick ihres Denkens bezeichnen möchte, nämlich das mit dem vermeintlichen Argument, hier also vorzugehen gegen identitäres, kollektivistisches Denken, das sozusagen ein ontologisches Substrat der Frau postuliere, dass es so nicht dem sozusagen so keine Menschen entsprechen, dass angenommen wird, dass das sozusagen dem entspreche, was in der kritischen Theorie als Primat des Nicht-Identischen, als Kritik des Identitätsdenkens gefasst wird. Diese Klammer ist die wesentliche, nicht, über die selbst von Sympathisanten der kritischen Theorie heute häufig behauptet wird, dass es eine Ähnlichkeit zwischen Poststrukturalismus und kritischer Theorie gäbe, nämlich eben in der Kritik der Identitätslogik. Dabei wird erstens einfach nicht gesehen, dass selbstverständlich der Begriff der Nicht-Identität selbst eine Bestimmung ist, nämlich eine negative und insofern nicht einfach das Gegenteil zum Begriff der Identität. Und auf der anderen Seite wird übersehen oder bewusst darüber hinweggegangen, dass in dieser Kritik an der Identitätslogik feministischer Politik, wie Butler es sie dort liefert, dass diese Kritik eben gar nicht darauf zielt, dass sozusagen kollektive Identitäten wie das, was sie halt unter dem ontologischen Begriff Frau irgendwie zu fassen glaubt und kritisiert, dass diese kollektiven Identitäten gar nicht überschritten werden sollen bei ihr, sondern sozusagen zurückgebaut werden sollen. Also dass im Grunde genommen noch nicht einmal die lange Zeit zweifellos biologistisch begründeten Identitätszuschreibungen zu den Geschlechtern irgendwie wirklich aufgehoben werden sollen in einem Begriff von freier Individualität, wo sozusagen das Geschlecht oder die Geschlechteridentität, was ja nicht identisch ist, nur ein Aspekt ist, wäre, sondern dass selbst hinter die Bestimmung der Geschlechteridentität, wie die bürgerliche Gesellschaft die ermöglicht hat, zurückgefahren wird. Und dieser identitätskritische Trick findet sich so ähnlich bei In Hass spricht, wo Butler ja, wo das entscheidende Argument, was ihn durchzuführen versucht, lautet, dass man, um sich gegen diskriminierende Sprechakte, Zuschreibungen rassistischer oder sonstiger Art zu wehren, wie sie am Anfang sagt, also vermeintlich libertär, antistaatlich sagt, nicht auf staatliche Instanzen oder auf die Gerichte zurückgreifen sollte, sofern sich das vermeiden lässt, sondern versuchen sollte, das sozusagen im Modus der Umkehrung der Sprechakte oder so, also sozusagen vermeintlich nicht staatlich oder sogar antistaatlich umzukehren und sich durch Umkehrung von Zuschreibungen von diesem zu befreien. Das ist auch scheinbar erstmal eine identitätskritische und antistaatliche Wolte, die aber darauf hinausläuft, darauf werde ich am Schluss nochmal in Bezug auf den Begriff der Anerkennung zurückkommen, dass diese Sphäre des Staates, die da bei ihr scheinbar problematisiert wird, gar nicht überschritten wird, sondern im Gegenteil, dass sozusagen jedem Einzelnen zugemutet wird, den Staat zu internalisieren und wirklich im schlechtesten Sinn zivilgesellschaftlich das zu exekutieren, was in der bürgerlichen Gesellschaft glücklicherweise, muss man fast sagen, man noch anderen Instanzen überlassen kann, die sowas für einen durchzukämpfen versuchen. Ich war also jemanden anzuzeigen, bedeutet ja nichts anderes, als dass ich anderen Instanzen überlasse, für mein Recht zu kämpfen und das sozusagen nicht in einem permanenten Sprachkampf selber ausagiere. Das nur als Vorausdeutung auf den Schluss zum Begriff der Anerkennung. Mir scheint, wie gesagt, dass dieses Missverständnis, dass Judith Butler sozusagen den Feminismus fortgeführt habe und nicht etwa in gewisser Weise um alles, was früher tatsächlich in der feministischen Theoriebildung möglicherweise noch angelegt war, gebracht hätte, das scheint mir wichtig zu sein für ihre Popularität heute. Und damit hat auch zu tun, dass sie in Gender Trouble eben lediglich feministische Denker wie Irigaray Rai oder Sixus oder so kritisiert, bei denen sie durchaus sogar zu Recht eine Geschlechterontologie aufweist. Also bei Irigaray etwa gibt es ja regelrecht krude, fast pseudomystische, auch von den Organenformen irgendwie hergeleitete Zuschreibungen zu den verschiedenen Geschlechteridentitäten und so. Dass aber diese Ontologiekritik, die sie da liefert, eben nicht eben damit einhergeht, dass sie gleichzeitig überhaupt gar nicht zu sprechen kommt auf feministische Theoriebildung in der Tradition der kritischen Theorie selbst, wie sie hier in Frankfurt lange Zeit etwa von Sylvia Bovenschen, die in den 70er Jahren das Buch Die imaginierte Weiblichkeit geschrieben hat, tatsächlich in berechtigtem Rekurs etwa auf das Sirenenkapitel in der Dialektik der Aufklärung versucht hat zu initiieren. Diese ganze Theoriebildung sozusagen im Rahmen der Frauenforschung in Anlehnung an die kritische Theorie kommt bei ihr nicht vor, entweder weil sie sie nicht kennt oder weil sie eben nicht reinpasst in diese vermeintliche Überwindung des Feminismus, die sie da abzufeiern und theoretisch zu begründen versucht. Der entscheidende Punkt und das, was Butler auch immer als große Innovation attestiert wird in Gender Trouble in diesem Zusammenhang ist, dass sie, ich paraphrasiere das jetzt mal, nicht nur den sozialen Geschlechtscharakter als konstruiert erweise, sondern auch das biologische Geschlecht als Konstruktion entlarve. Das ist tatsächlich, kann man, wenn man das Wort als Beleidigung und nicht als Lob betrachtet, als Innovation bezeichnen. Wenn man darüber genauer nachdenkt, ist es aber im Grunde genommen eigentlich erstmal auf der einen Seite fast gar nichts, auf der anderen Seite, wenn man es auf die entsprechenden Begriffe, den Begriff der ersten und zweiten Natur im Rahmen der kritischen Theorie bezieht, aber wiederum sehr viel. Es ist fast gar nichts, weil selbstverständlich niemand derjenigen, die sie da als sozusagen nicht radikal genug kritisiert, bestreiten würde, dass auch die Tatsache, dass bestimmte Eigenschaften sozusagen als biologisch gefasst werden in zum Beispiel naturwissenschaftlichen Diskursen, also bestimmte Geschlechtereigenschaften als biologisch gefasst werden, dass selbstverständlich auch diese Tatsache sozusagen eine soziale Handlung ist und dass das nur im Rahmen von einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation aufkommt. Trotzdem kann man ja, wenn man davon spricht, dass irgendwelche Objekte, dass da irgendetwas als biologisch konstruiert werde, nicht umhin immer noch davon auszugehen, dass es ein, wie auch immer, nur negativ bestimmbares Objekt gibt, an dem diese Konstruktion sozusagen vollzogen werden muss. Darüber, also darüber, dass über die Annahme irgendeines Substrats, was da sozusagen seit auch vollständig zugerichtet wird, kommt man schon rein logisch nicht hinaus. Und insofern ist diese vermeintliche Radikalität eigentlich erstmal scheinbar gar keine. Auf der anderen Seite ist eben genau das, also dieser Switch, nicht, dieser Wechsel vom Sex zu Gender, vom Begriff des Sexus zum Begriff von Gender als sozusagen auch bereits konstruiertem biologischen Geschlecht, eben deswegen sehr viel, wenn man ihn auf die kritische Theorie bezieht, weil er im Grunde nichts anderes bezeichnet als die Liquidierung des Gegensatzes oder der begrifflichen Unterscheidung zwischen erster und zweiter Natur. Das wird von Butler nie ausgeführt, auch in ihren Adorno-Vorlesungen nicht, obwohl genau das nahelegen würde in dem Zusammenhang. Aber das ist wichtig für alles, was ich jetzt gleich auch über den Begriff des Körpers als Versuch des Exorzismus, des Begriffs des Leibes sagen werde. Also, dass diese Differenz getilgt wird, bedeutet bei ihr natürlich nichts anderes als eine grundsätzliche und bedingungslose Affirmation der zweiten Natur, die sozusagen gar keinen kritischen Gegenbegriff mehr kennt. Das bedeutet, das Geschlecht ist sozusagen vollständig, also im schlechtesten Sinne vollständig vergesellschaftet, nur zweite Natur. Und mir scheint, und das wird oft vergessen, an der sozusagen rein begrifflichen Kritik der Terminologie von Butler oder dieser Denkform, dass eben das in gewisser Weise, das ist auch der Grund für die Popularität dieser Theorie, tatsächlich eine Lebenserfahrung der meisten Individuen heute entspricht. Also etwa der Tatsache, dass, das müsste man zumindest in Verbindung bringen mit so empirischen Beobachtungen, wie dass einerseits so im Berufsleben oder so, wenn man sich entsprechende Stellenausschreibungen und die übliche Ideologie in dem Zusammenhang anschaut, immer noch von weiblichen Kompetenzen oder männlichen gesprochen wird, dass auf der anderen Seite aber kein Mensch mehr daran glaubt, dass das wirklich substantialistische Zuschreibungen wären, sondern im Gegenteil im Begriff der Kompetenz, der schon ausgedrückt wird, dass es sich hier um etwas Erlernbares handelt. Also einerseits werden die alten Zwänge und damit verbundenen Schemata fortgeschrieben, auf der anderen Seite glaubt niemand mehr daran. Und der Begriff eben der weiblichen Fähigkeit in diesem Kontext so bei Bewerbungen oder so ist derartig ausgehöhlt, dass wirklich niemand mehr ernsthaft glaubt, dass sozusagen, ja, also wie das in der vorletzten Jahrhundertwende tatsächlich noch angenommen wurde, dass aufgrund ihres Wesens nur Frauen können. Und genau das, dass also das Geschlecht längst nicht mehr Schicksal ist, andererseits aber der Zwang, der stumme Zwang bestehen bleibt und sich permanent ausdifferenziert, genau dieser Widerspruch scheint mir irgendwie scheinbar aufgelöst zu werden in eine pseudo-emanzipatorische Theorie, indem man eben diesen Unterschied zwischen erster und zweiter Natur völlig zugunsten der Affirmation der letzteren tilgt. Das heißt, es geht im Grunde genommen um die Sanktionierung, die ideologische Sanktionierung der schlechten Aufhebung dieser bürgerlichen Geschlechtscharaktere und der damit verbundenen Polarität, die so tatsächlich sozusagen nur noch zombiehaft fortwesen, aber ohne dass aus dieser Aufhebung tatsächlich eine Aufhebung des gesellschaftlichen Zwangs resultieren würde. Das heißt, es geht eigentlich um nichts anderes als um die Resteverwaltung des realen gesellschaftlichen Scheiterns der Frauenbewegung unter dem Begriff Gender. Etwas Ähnliches könnte man, glaube ich, für die homosexuellen Bewegungen und so zeigen, aber dazu sage ich jetzt erstmal lieber nichts, weil das zu lang wird. Diese Tilgung des Unterschieds zwischen erster und zweiter Natur hat nun genau zu tun damit, mit dem Begriff des Körpers bei Butler. In ihrem zweiten Buch, Körper von Gewicht, reagiert sie auf die Kritik an Gender Trouble, die geäußert wurde, dass sie da also sozusagen einen reinen, sich selbst erzeugenden Sprechakt postuliere, das im Grunde genommen eine Form von sprachlichem Idealismus sei, dadurch, dass sie sagt, dass diese ganzen signifikativen Prozesse, performativen Prozesse und Diskurse natürlich eine Materialität benötigen, in der sie sich verkörpern und dass sie ohne diese Materialität gar nicht seien. Das ist aber nur eine scheinbare Entgegnung, weil das Problem nicht löst. Tatsächlich ist es ein Hinweis darauf, dass der Begriff des Körpers und auch der ganze Begriff der Performativität bei Butler eigentlich die Konvergenz von einem schlechten Idealismus und einem schlechten Materialismus bezeichnet. Also auf der einen Seite meint Körper und diese ganze Rede von der Materialität der Zeichen im Poststrukturalismus und so, die viele auch eher aus der marxistischen Tradition kommenden Apologeten der Postmoderne dazu bewegt, irgendwie zu sagen, das sei eine Art von Materialismus. Tatsächlich meint diese Rede von Materialität und Körperlichkeit einfach sozusagen nur krude Materialität, ja, also der Körper ist sozusagen das krude Material einer Einschreibfläche, nichts anderes also eigentlich als Rohstoff. Während umgekehrt der Diskurs das, was sich sozusagen im Akt der Performation oder der Resignifikation in diesem Körper materialisiert, kein Geist ist, sondern eben nur eine blinde, nicht näher bestimmbare und auch überhaupt nicht abzuschaffende, omnipräsente Macht. Es gibt hier also einen ganz merkwürdigen, übersteigerten Idealismus und gleichzeitig einen kruden Materialismus. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass Butler in Gender Trouble immer dann, wenn sie tatsächlich von biologischen Geschlechtseigenschaften zu sprechen, nicht umhinkommt, also von Genitalien oder so, immer von physikalischen Gegebenheiten spricht. Das ist auch nur eine Scheinauflösung dieses Problems und der Begriff der Physik, der hier ins Spiel kommt und eigentlich ja die unbelebte Natur bezeichnet, zeigt schon genau das Problem, also die Depotenzierung der Leiblichkeit und das heißt nicht zuletzt der Sinnlichkeit des Körpers sozusagen zur kruden, toten Materialität. Und das scheint mir tatsächlich, dass nicht das wird im poststrukturalistischen Kontext, wird dieser Leibbegriff natürlich immer unter Hinweis darauf, dass der im Grunde christlich sei, abgetan als metaphysisch. Er ist aber nicht nur christlich, sondern er bezeichnet eben gerade in der Tradition und auch in der Kritik dann des Christentums eigentlich gerade eben diese Paradoxie, dass der Leib eben nicht nur krude Materialität, nicht tot ist, sondern als belebter und damit vergänglicher zu denken ist. Genau dieser Widerspruch wird mit dem Begriff der Körperlichkeit bei Butler eigentlich eskamotiert und oder zumindest verdrängt. Das hat zu tun mit einem anderen Punkt, der mir wichtig zu sein scheint, wenn man danach fragt, warum diese Theorie so populär ist. Nämlich damit, dass es etwas, was noch gar nicht so richtig gesehen wurde und womit man sich mehr beschäftigen würde, denke ich, dass auch sowas wie Vergänglichkeit des Körpers, also tatsächlich Sterblichkeit, Alterungsprozesse und diese ganzen Dinge, die nun mal sozusagen zum menschlichen Körper dazugehören, bei Butler überhaupt nicht vorkommen, sondern dass Körperlichkeit da sozusagen tatsächlich, also die Körper sind sozusagen Performance- und Diskurskadaver, nicht? Die also permanent auf seltsame Weise durch diese Macht, die mit Diskurs bezeichnet wird, irgendwie lebendig gehalten werden, ohne dass es aber einen qualitativen Begriff von individuellem Leben in dieser Theorie überhaupt gibt. Nicht umsonst spielt die Metaphorik des Untoten in der ganzen postmodernen Theoriebildung genau deswegen eine Rolle. Sie beschreibt im Grunde genommen auf eine übertheorisierte und gleichzeitig merkwürdig kryptisch, fast schon mystische Art, die Verwandlung der lebenden Individuen sozusagen ja tatsächlich in Diskurskadaver, nur von der Macht belebtes Material, das nicht stirbt, sondern irgendwie einfach irgendwann auftaucht und wieder verschwindet. Deswegen gibt es, wie das Alex Gruber und Herr Kunstreich in dem Dossier in der Jungle World, was dazu erschienen ist, auch sehr richtig beschrieben haben, in dieser ganzen theoretischen Konzeption sozusagen schon logisch kein Ort für sowas wie Trauer und auch nicht für Glück, denn das hängt eben genau am Begriff der Sinnlichkeit und an der Vergänglichkeit des Körpers. Das ist nun eine Merkwürdigkeit, der man näher nachgehen müsste, dass, wenn man Judith Butler zu Recht sozusagen in diese post-heideggerianische Tradition stellt, dass der Begriff des Todes, der bei Heidegger omnipräsent ist, bei ihr überhaupt nicht vorkommt, nicht? Das ist aber nur ein scheinbarer Gegensatz. Tatsächlich weist er darauf hin, dass der Tod nur bei ihr nur deshalb nicht vorkommt, weil er sozusagen immer schon vorausgesetzt ist. Und das entspricht also genau, denke ich, der historischen und gesellschaftlichen Erfahrung von Menschen, die im Grunde genommen ganz genau wissen, dass so etwas wie das, was man früher Lebensweg nannte, heute ihnen ganz bestimmt nicht mehr bevorsteht, sondern eben tatsächlich nur noch das, was in der Postmoderne dann nicht umsonst als Patchwork-Biografie beschrieben wird, also das permanente Management des eigenen Fortvegetierens ohne Ziel, ohne überhaupt die Vorstellung oder die Idee davon, dass Leben in irgendeiner Weise etwas Erfülltes und auch in der Abgeschlossenheit und Endlichkeit des Lebens gerade Erfülltes sein könnte. Das kann man empirisch überprüfen, nicht, das hat jetzt nichts mit Butler zu tun, aber es scheint mir damit zusammenzuhängen, etwa daran, dass auch die Grenzen zwischen den Generationen und verschiedenen Altersstufen zunehmend verschwinden und dass schon Kleinkinder in der Werbung oder auch in der Wirklichkeit heute im Grunde genommen so aussehen, wie später dann die Babyfaces, die aus ihnen irgendwie werden sollen, oder umgekehrt diese alten, diese notorischen, munteren, fitten, jungen Alten mit den Stirnbändern und den Jogginganzügen, die beim Nordic Walking so eine Art Mischung aus Skilanglauf und Krankengymnastik praktizieren und die sozusagen tatsächlich empirische Erscheinungsformen von einem Leben sind, dass sozusagen diese Vorstellung von einem Alterungsprozess, der nicht der mehr wäre als nur Negation der eigenen Arbeits- und Funktionstüchtigkeit, zunehmend tatsächlich gar nicht mehr denken können, weil sie sich an ihrer eigenen Existenz nicht mehr konkretisieren können. Das scheint mir schon wichtig zu sein, um zu verstehen, warum diese Theorie so viele Menschen sich tatsächlich affirmativ zueignen. Denn es muss ja ein Bedürfnis danach vorhanden sein, sonst wäre es keine Ideologie. Abschließend noch ein paar Worte zu diesem Begriff der Anerkennung. Das passt im Grunde genau zu dem, was ich eben zu dieser Verwandlung des Leibes in den Körper und dazu gesagt habe, dass so etwas wie eine Art Lebensweg oder eine Art in der Endlichkeit trotzdem nicht vergebliches Leben in dieser Theorie nicht mehr denkbar ist. Butler spricht selbst immer wieder in Kritik der ethischen Gewalt in diesen Adorno-Vorlesungen besonders penetrant immer von Leben in der Mehrzahl. Das ist in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht unwichtig. Nicht? Also sie spricht zum Beispiel auch in Interviews davon, dass es darum geht, queere Leben zu respektieren, oder sie spricht von Leben, also sie spricht sogar von individuellen Menschen immer in der Mehrzahl von Leben, was schon darauf hinweist, dass das individuelle Leben eben gar nichts Individuelles ist in diesem Denken, sondern nichts anderes als ein spezifisches Exemplar von irgendetwas Vagem, Allgemeinem. Also im Grunde genommen eine Art verdinglichte Variante der Lebensphilosophie, die man hier antrifft. Interessant ist nun, dass in diesen Vorlesungen dann plötzlich der Begriff der Anerkennung eine Rolle spielt, und zwar direkt explizit hergeleitet über Hegel und Lacan. Bei Lacan spielt das ja tatsächlich in Rekurs auf Hegel eine wichtige Rolle, sodass man vermuten könnte, dass sie sich hier sozusagen im dialektischen Denken irgendwie annähert. Und das ist dann auch der Ankerungspunkt eben für Akademiker, die sich in der Tradition der kritischen Theorie verorten, wie eben Honneth und andere, Nancy Fraser, bei der spielt das auch eine wichtige Rolle, diesen Begriff der Anerkennung sozusagen zu benutzen, um Elemente des Poststrukturalismus und der kritischen Theorie zu amalgamieren. Wichtig ist nun aber, dass der Begriff der Anerkennung, und das scheint mir tatsächlich ganz entscheidend zu sein, bei Butler überhaupt nicht mehr, wie tatsächlich in der Dialektik überhaupt, darauf zielt, dass sozusagen das, was anerkannt wird, in der Anerkennung überschritten wird, sondern dass das eigentlich auf eine Anerkennung von sozusagen in ihrem bloßen So-Sein sistierten und stillgestellten Gruppen, partikularen Interessengruppen, ethnischen Gruppen oder auch Individuen zielt. Individuen sind im Grunde genommen in diesem Zusammenhang ja gar nichts anderes als so etwas wie eine Gruppe, die nur eine Person beinhaltet. Also der Begriff der Anerkennung hängt in dem, und das ist wichtig, um zu verstehen, was bei Butler Emanzipation heißt und warum diejenigen, die sich auf sie berufen, permanent diesen Begriff der emanzipatorischen Praxis im Mund führen, ohne überhaupt noch darüber nachzudenken, dass das, was sie damit bezeichnen, das, was Emanzipation einmal hieß, tatsächlich verrät. Denn Emanzipation in einem starken Sinn zielt selbstverständlich nicht darauf, dass die Menschen in ihrem bloßen So-Sein, so wie sie jetzt sind, emanzipiert werden, also in ihrer Borniertheit, Beschränktheit, Brutalität und in ihrer Ressentimenthaftigkeit. Eine solche Emanzipation der Menschen in ihrem So-Sein, die sozusagen die Menschen nur so wie sie sind freisetzt, wäre tatsächlich wahrscheinlich sogar eine fürchterliche Katastrophe, sondern der Begriff zielt, und das hat genau mit dem tatsächlich dialektischen Begriff der Anerkennung zu tun, natürlich auf so etwas wie Selbsttranszendenz, also darauf, dass das, was in den Subjekten da befreit wird, wenn Emanzipation tatsächlich wirklich wird, über das, was sie im Moment nur sind, natürlich hinausgeht. Genau das wird aber im Begriff der Anerkennung, so wie ihn Butler verwendet und überhaupt der Poststrukturalismus verwendet, gezielt, sondern hier zielt Anerkennung sozusagen. Und deswegen ist es so witzig, dass sie immer dieses ewige Fließen und so weiter so stark macht, tatsächlich überhaupt nicht auf Selbsttranszendenz, auf Veränderung, sondern eigentlich auf Distierung tatsächlich der partikularen Gruppen, die in ihrem schlechten So-Sein, das abgeschafft werden müsste, bestätigt werden sollen. Und Anerkennung heißt dann, dass alle sich gegenseitig in ihrem schlechten So-Sein, also in der Existenz, die eigentlich abgeschafft werden sollte, gegenseitig bestätigen. Das ist also sozusagen tatsächlich der Verrat dessen, was im Begriff der Anerkennung ursprünglich steckt. Und das führt mich zurück zum Anfang, nämlich zu der Frage, welche Rolle hier der Staat eigentlich noch spielt. Ich habe das ja schon gesagt, gerade in Hass spricht, erscheint diese eine erstaunlich liberalistische, staatskritische Perspektive zu haben, indem sie eben sagt, dass Individuen, um gegen Diskriminierung vorzugehen, nicht auf den Staat oder seine verschiedenen Institutionen rekurrieren sollen. Tatsächlich ist aber das, und das kann man an der Art und Weise, wie hier der Anerkennungsbegriff verwendet wird, nur Symptom dafür, dass der Staat omnipräsent ist, genauso wie der Tod bei ihr nie vorkommt, weil er überall ist, sozusagen ist der Staat, gibt es keine Staatstheorie oder keine Theorie des Souveräns bei ihr, weil die ganze Theorie eine ist, die von nichts anderem handelt, als der, von der Internalisierung eigentlich des Staates in den Einzelnen, der sozusagen für sich selber auskämpft gegen alle anderen, was in der bürgerlichen Gesellschaft immerhin noch durch die verschiedenen Vermittlungsinstanzen garantiert ist. Und genau deswegen habe ich mich am Anfang so etwas verwahrt gegen diese rein auf diese Preisverleihung konzentrierte Kritik, denn solche Preise sind selbst nichts anderes als Staat, also im Grunde genommen Gesten des Souveräns, mit denen irgendwas anerkannt wird oder nicht und mit dem einzelne Leute exemplarisch für den gesamtgesellschaftlichen Verzicht auf das Denken ausgezeichnet werden. Deswegen sollte man sich, denke ich, nicht darauf kaprizieren, sondern zu zeigen versuchen, welche Bedürfnisse dieses Denken anspricht und eben diese Logik dieses Denkens zu kritisieren, damit diese Bedürfnisse irgendwann nicht mehr bestehen, statt also bloß dagegen vorzugehen, dass jetzt die falsche Person einen Preis bekommt. Ja, danke schön.